B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen. Verhandeln mit Freunden. Der EU-Russland-Gipfel gibt keinen Grund zum Feiern. Aufräumen in Semipalatinsk. Der Umgang mit den Folgen sowjetischer Atomtests. Sparen in Rumänien, wenn der Sozialabbau die Schwächsten der Gesellschaft trifft. Töten auf Tschechisch. Eine Filmdokumentation sorgt für Aufsehen, sowie schließlich Versöhnung auf Böhmisch. Ein grenzüberschreitendes Projekt bringt Sudetendeutsche und Tschechen näher. Irgendwie scheinen Barroso und Medvedev auf zwei verschiedenen Veranstaltungen gewesen zu sein. Während der EU-Kommissionspräsident den jüngsten EU-Russland-Gipfel als ein produktives Treffen bezeichnete, zeigte sich der russische Präsident über die Ergebnisse der Gespräche ziemlich enttäuscht. Der Grund? Die EU ließ Moskau in Sachen Visafreiheit abblitzen. Zwar waren sich Medvedev und die EU-Spitze einig, dass für die neue Partnerschaft auch engere Kontakte der Menschen nötig seien, das Ende der Reisebeschränkungen sei aber eher ein langfristiges Ziel, meinten die EU-Vertreter kühl. Esther Hartbrich kommentiert. Es war ein Jubiläumsgipfel in Rostow am Don, der 25. Das wurde erwähnt, aber nicht gefeiert. Zweimal im Jahr treffen sich beide Seiten auf höchster Ebene, einmal in Russland, einmal in einem EU-Land, also seit 12 Jahren. Es ist eine langjährige, nicht immer glückliche Beziehung mit allem, was dazugehört. Abhängigkeiten, Missverständnissen, Streit, Versöhnung, Hoffnung und vor allem Gewöhnung. Es geht nicht ohne einander. Man kennt sich und braucht sich. Trotzdem werden natürlich Hoffnungen ab und zu enttäuscht. Russland hätte gerne den visafreien Verkehr in die EU für die russischen Geschäftsleute und Touristen. Daraus wird erst einmal nichts. Die Angst vor illegaler Einwanderung aus Russland ist in der EU zu groß. Sie hat derzeit andere riesige Probleme. Brüssel hat oder hatte zumindest auch Wünsche, nämlich mehr Demokratie und Achtung der Menschenrechte in Russland. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy sprach Menschenrechtsverstöße im Nordkaukasus an. Aber die jüngsten Todesfälle in Untersuchungsgefängnissen, der Prozess gegen Khodorkovsky, der allen rechtsstaatlichen Grundsätzen widerspricht, die Demonstrationsverbote für Menschenrechtler und Schwule, all das wird offenbar vom Westen nicht mehr zum Thema gemacht, zumindest nicht laut. Wirtschaftsinteressen hätten Vorrang vor dem Schutz der Menschenrechte, werfen Kritiker dem Westen vor. Russland Hilfe bei der Modernisierung zuzusagen, das ist für die EU kein Problem. Im Gegenteil, das könnte Exporte nach Russland fördern. Politische Modernisierung ist dagegen ein heikler Punkt. Moskau will Mitglied der Welthandelsorganisation WTO werden. Auch das ist ganz im Sinne Brüssels und die Unterstützungszusage fällt leicht. Brüssel und Moskau müssen miteinander auskommen. Es gibt keine Alternative. Nicht nur wegen der gegenseitigen Energieabhängigkeit, sondern auch wegen außenpolitischer Herausforderungen, denen man gemeinsam begegnen will. Zum Beispiel bei der Bekämpfung der Piraten vor Somalia. Mit Russland brauche man keinen Neustart, aber ein schnelleres Vorwärts, sagte EU-Ratspräsident Van Rompuy. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, ist fraglich. Aber der 50. Gipfel kommt bestimmt. Vielleicht gibt es dann einen Grund zum Feiern. Ein Kommentar von Esther Hartbrich. Zwischen 1949 und 1989, 40 Jahre lang also, ließ Moskau auf dem Übungsgelände in Semipalatinsk, weit weg vom Kreml, über 450 Nuklearwaffentests durchführen. Nuklearversuche, die teilweise unter menschenverachtenden Umständen stattfanden. Zahllose Opfer der freigesetzten Strahlung leiden bis heute an den Spätfolgen der Radioaktivität. Jene, die das Atomprogramm in Semipalatinsk abspulen ließen, geht es nichts mehr an. Semipalatinsk liegt nämlich in Kasachstan, damit also keineswegs auf russischem Territorium. Seit dem Zerfall der Sowjetunion ist die Republik souverän und der kasachische Präsident Nursultan Nazarbayev darf die Scherben alleine aufräumen, was er auch medienwirksam tut. Susanne Krause über Kasachstan Umgang mit den Folgen sowjetischer Atomtests und über die Opfer einer menschenverachtenden Atompolitik. Der Stadtpark von Simi, am Rande der 300.000 Seelengemeinde gelegen, beherbergt eine besondere Sehenswürdigkeit. Fremdenführerin Nastja weist auf eine 25 Meter hohe Stele aus schwarzem Gestein, die einen aufsteigenden Atompilz symbolisiert. Am Sockel kniet eine Frau schützend über einem Säugling. 1991 ließ Staatspräsident Nursultan Nazarbayev das Mahnmal des atomaren Schreckens hier installieren, mit der Inschrift »Stärker als der Tod«. Links daneben steht ein kleiner Baum, die Zweige über und über mit Wunschbändern verziert. Hunderte Besucher aus der Region haben hier ein buntes Bändchen angeknotet, beseelt vom Wunsch nach Gesundheit für sich und all ihre Nachfahren. Nina Kalnisnikova besucht das Monument der Atomtests nur selten. Die rundliche 82-Jährige ist gehbehindert. Die Rentnerin verbringt ihren Lebensabend im kommunalen Altenheim von Simi. Dort steht sie nun im geblümten langen Wollrock auf der kleinen Bühne des medizinisch-psychologischen Heims für ältere Bürger. Beim Singen vergisst Nina Kalnisnikova die drückenden Erinnerungen, die sie täglich heimsuchen. Erst 5 Jahre nach Beginn der Atomtests, ab 1954, kündigten die Verantwortlichen der Bevölkerung im Umkreis die Versuche an. Gebombt wurde teils jedes Wochenende, immer zur gleichen Stunde. Man konnte die Uhr danach stellen, dann klirrte das Geschirr im Schrank. Wenn nichts Schlimmeres passierte, wie 1954 bei dem Versuch, bei dem Nina Kalnisnikova, damals junge Mutter, Augenzeugin wurde und somit ein Opfer. Damals wurden wir übers Radio gewarnt. Wir sollten die Fensterscheiben mit alten Zeitungen zukleben und die Ofentür verschließen und wir sollten das Haus nicht verlassen. Doch dann passierte draußen etwas. Ich rannte raus zum Fluss runter und da hat mich die Explosionswelle umgeworfen und ich habe lange gebraucht, bis ich wieder aufstehen konnte. Meine Beine machten nicht mit. Und seither habe ich Probleme mit den Beinen, das kommt vom Blutkreislauf. Mein Sohn war damals gerade 4 Monate alt und mit 50 ist er an Krebs gestorben. Er hat ein Leben lang nur gelitten. Nun bin ich hier im Heim und fühle mich sehr wohl. Hier bekomme ich die Hilfe, die ich brauche. Nach der Chorprobe setzt sich Nina Kalnisnikova zu Freundinnen ins schlicht möblierte Fernsehzimmer. Tonlos läuft eine russische Seifenoper. Ausländische Besucher sind zu Gast. Die Direktorin schildert ihnen detailliert die Heimleistungen. Einmal jährlich wird die Gesundheit der Heimbewohner komplett durchgecheckt. Falls nötig, werden sie in Spezialeinrichtungen medizinisch versorgt. Falls erwünscht, verbringen sie jährlich einige Wochen in einem Kurzentrum. Über ihre Rente, umgerechnet bis zu 200 Euro, können die Heimbewohner frei verfügen. Altenheim und Ärzte sind für sie, Opfer der Atomtests und Veteranen des Zweiten Weltkriegs, kostenlos. Eine Art Entschädigung für ein fast immer mühseliges Leben. Nina Kalnisnikova steigen die Tränen in die Augen, wenn sie berichtet, was sie vor 56 Jahren erlebte. Damals arbeitete ich als Krankenschwester in der Zahnklinik. Da kamen gleich nach dem furchtbaren Atomtest Leute zur Behandlung, die aus den Ohren, den Augen, aus dem Gaumen bluteten. Einige Tage später habe ich erfahren, dass diese Leute verstorben waren. Mehrere Katzensprünge vom Altenheim entfernt, bereitet sich Sukhira Tanatova auf ihre tägliche Visite vor, im Krebskrankenhaus, das sie leitet, einem großen, kürzlich renovierten Gebäude. Täglich hat die blonde, leichtmollige Ärztin hier mit Opfern der Atomtests zu tun, quer durch alle Altersgruppen. 4000 Krebspatienten werden pro Jahr im Krebskrankenhaus von Simi, landesweit die zweitgrößte Einrichtung, behandelt. Sukhira Tanatova berichtet, dass es in Ostkasachstan signifikant mehr Fälle an Brust-, Schilddrüsen- oder auch Lungenkrebs gibt als im Rest des Landes. Middle age of thyroid, it is about 35. Das Durchschnittsalter für Schilddrüsenkrebs liegt bei uns nun bei 35 Jahren, für Brustkrebs bei 40, für Gebärmutterhalskrebs bei 43 Jahren. Und das heißt, dass wir es mit immer jüngeren Krebspatienten zu tun haben. This is the main localization which now became younger. Auch 21 Jahre nach dem Aus für die Nuklearversuche sind die Schäden noch sehr präsent, meint der Leiter des Krebszentrums, Marat Sandibayev. A psychological effect, people who lives in areas close to nuclear testing site. Bis vor 10 Jahren noch wurden die Leute aus der Region Semipalatinsk vom Rest des Landes systematisch gemieden. Man hatte Angst, sie könnten die Radioaktivität wie einen Schnupfen übertragen. Mittlerweile wissen es die Leute besser, aber wer nah am ehemaligen Atomtestgebiet wohnt, ist davon bis heute psychologisch angeschlagen. Alle müssen sparen, predigt der rumänische Ministerpräsident und macht ernst. Als Erste werden die Staatsbediensteten zur Kasse gebeten. Auf diese Weise hofft die rumänische Regierung, das Budgetdefizit unter 6,8% zu senken, genau wie es der Internationale Währungsfonds verlangt. Von der Effizienz dieser Maßnahmen machte IWF nämlich weitere Kreditzahlungen abhängig. Den Betroffenen schmecken die Einsparungen ganz und gar nicht. Mit unbefristeten Streiks versuchen Beamte wie Angestellte nun, den rumänischen Ministerpräsidenten zum Umdenken zu zwingen. Jörg Paas über den Sozialabbau und seine Opfer. Maria Magoriano ist Pflegerin in einem Zentrum für Behinderte in Bukarest. Dort verdient sie 620 Lei, das sind rund 150 Euro. Ihr Mann ist Fahrkartenkontrolleur, viel mehr bekommt er auch nicht für seine Arbeit und künftig werden beide wahrscheinlich sogar noch deutlich weniger im Geldbeutel haben. Denn ab Ende Juni sollen alle Gehälter im öffentlichen Dienst in Rumänien um 25% gekürzt werden, egal ob jemand bisher 600 oder 6000 Lei im Monat verdient hat. Maria Magoriano findet das ungerecht. Einsparungen genau bei denen vorzunehmen, die sowieso nichts haben, das geht zu weit. Wir wissen doch alle nur zu gut, dass es beim Staat auch sehr hohe Gehälter gibt und darum müssten die Sparmaßnahmen vernünftig angepasst werden. Uns so viel wegzunehmen, das tut schon sehr weh. Maria hat noch ein paar Nebenjobs. Sie versorgt privat 5 pflegebedürftige alte Menschen. Ohne das zusätzliche Geld dafür wäre es unmöglich zu überleben, sagt sie. Aber wenn jetzt das Haupteinkommen vom Staat um ein Viertel gekürzt wird, dann bleibe einfach nicht genug Zeit, um den finanziellen Verlust durch andere Tätigkeiten auszugleichen. Zusätzlich Geld zu verdienen, ist dann einfach nicht mehr drin. Wir haben schon bisher auf vieles verzichtet, keinen Urlaub gemacht zum Beispiel. Künftig müssen wir halt noch mehr beim Essen sparen und ich werde die Medikamente weglassen, die ich eigentlich dringend einnehmen soll. Die harten Sparmaßnahmen hat der Internationale Währungsfonds Rumänien verordnet, als Gegenleistung für Hilfskredite in Milliardenhöhe, ohne die der Staat im letzten Jahr kurz vor der Zahlungsunfähigkeit gestanden hätte. Aus Protest gegen den Sparkurs haben die 5 größten Dachgewerkschaften für diese Woche zum Generalstreik aufgerufen. Aber von Tag zu Tag wurde die Streikfront schon im Vorfeld brüchiger. Viele Menschen haben Angst um ihren Job. Maria Magoriano findet das kurzsichtig. Wer nur an heute denkt, sagt sie, der vergisst, dass die massiven Lohnkürzungen viele Menschen in die Armut treiben werden. Die Schwächsten in der Gesellschaft wehren sich nicht. Bevor sie gar nichts mehr haben, begnügen sie sich lieber mit immer weniger. Aber das ist keine Lösung. Die Zukunft wird dadurch immer schwerer. Der Chef des größten rumänischen Gewerkschaftsdachverbandes, Bogdan Hosu, fürchtet, dass die Entwicklung in Rumänien zum Präzedenzfall auch für andere Länder in Europa werden könnte. Geldgeber wie der Internationale Währungsfonds würden den Staaten zwar helfen, aber die Bedingungen dafür seien eben knallhart. Der Preis, den die Gesellschaft dafür zahlen muss, ist so hoch, dass er den Sozialstaat nach europäischem Muster in Frage stellt. Wenn von Rumänien verlangt wird, solche Ungerechtigkeiten zu akzeptieren, dann könnte das ein Modell für die ganze EU werden. So gesehen ist das, was bei uns passiert, eine Bedrohung für ganz Europa. Die Unterhändler im Auftrag des Internationalen Währungsfonds sehen das anders. Sie geben vor, das Schlimmste doch gerade verhindern zu wollen. Wenn das Sparprogramm, das sie der Regierung in Bukarest verordnet haben, nicht reicht, dann müssten allerdings wohl außerdem auch noch rund 250.000 Jobs im öffentlichen Dienst abgebaut werden. Sonst drohe Rumänien irgendwann das gleiche Schicksal wie Griechenland. Es gibt Dinge, über die man in Tschechien entweder gar nicht spricht oder sie am liebsten leugnet. Vor allem Verbrechen, die nach dem Zweiten Weltkrieg begangen wurden, gehören dazu. Doch manchmal holt einen die Vergangenheit doch ein. So wie jetzt mit dem Film »Töten auf Tschechisch«. Eine Dokumentation, die im ganzen Land prompt eine aufgeregte Debatte ausgelöst hat. Der Film dokumentiert die Gräueltaten gegen die deutsche Minderheit in Böhmen und Mähren. Die Aufnahmen, die vor 3 Wochen zur besten Sendezeit vom öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ausgestrahlt wurden, hatte ein Amateurfilmer gemacht und über Jahrzehnte versteckt. Sie wurden erst jetzt einem tschechischen Regisseur zugespielt und damit auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Christina Jansen über eine unangenehme Dokumentation und die Reaktionen darauf in der tschechischen Gesellschaft. Die Bilder lassen kaum Raum für Interpretation. Am 10. Mai 1945, direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges, werden im Prager Bezirk Bořislavka 40 deutsche Zivilisten erschossen. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die das tschechische Fernsehen ausgestrahlt hat, zeigen Menschen, die von Soldaten geprügelt werden. Ein Mädchen hält die Hände hoch, auf der Straße knien Männer und Frauen, die langsam zu Boden fallen. Dann folgt eine besonders drastische Szene. Ein Militärauto überrollt die Leichen, die bereits am Straßenrand liegen. Dieses Material hat mir Helena Dvořáčková zur Verfügung gestellt, so Regisseur David Vondráček. Die Aufnahmen hat ihr Vater gemacht, ein Amateurfilmer. Interessant ist, dass er den Film so lange versteckt hat. Er hat ihn im Garten vergraben, weil der Geheimdienst und die Polizei ihn unbedingt haben wollten. Es sei ein Krieg nach dem Krieg gewesen. Bis heute sei das ein Tabuthema in Tschechien. Entsprechend emotional wird der Film Töten auf Tschechisch in der Öffentlichkeit diskutiert. In Internetforen ist zu lesen, das alles sei die verdiente Strafe dafür gewesen, was die Deutschen den Tschechen angetan hätten. Es wurde sogar der Vorwurf laut, das Filmmaterial sei gefälscht. Doch die gemäßigten Stimmen überwiegen. Es ist gut, dass diese Themen jetzt auf den Tisch kommen. Das muss auf beiden Seiten passieren. Nicht nur die Deutschen haben Schreckliches getan, sondern offenbar auch die Tschechen. Darüber muss offen gesprochen werden. Leider finden sich überall Menschen, die solcher Taten fähig sind. Viele Leute sagen, der Film hätte nicht sein müssen. Aber er zeigt die Tatsachen. Also warum nicht? Allerdings bewerten selbst tschechische Historiker die Ereignisse der Nachkriegszeit unterschiedlich. Prokop Tomek vom Militärhistorischen Institut in Prag betont, man müsse den historischen Kontext berücksichtigen. Im Mai, kurz vor den Gräueltaten in Prag, haben Nazis tschechische Zivilisten ermordet. Sie haben sie als lebende Schutzschilde benutzt und an unterschiedlichen Orten in Prag erschossen. Die Morde im Stadtteil Bořislavka waren also Racheakte, die man im Kontext der damaligen Zeit betrachten muss, die sehr angespannt war und von Emotionen bestimmt. Der Historiker Petr Koura von der Prager Karls-Universität sieht das anders. Die Tschechen, so Koura, müssten sich endlich mit der Tatsache abfinden, dass sie nicht nur Opfer gewesen seien, sondern auch Täter. Der Film widerlegt die Behauptung, diese Gräueltaten hätten nie Tschechen zu verantworten gehabt, sondern russische Soldaten. Es ist aber eindeutig belegt, dass Tschechen an solchen Massakern beteiligt waren. Ein Zeitzeuge schrieb 2005 in einer tschechischen Zeitung, als der Krieg zu Ende war, rächten sich die Falschen an den Falschen. Heute setzt sich eine junge Generation von Künstlern und Intellektuellen kritisch mit diesem schwierigen Kapitel der eigenen Geschichte auseinander. Zuletzt haben die jungen Schriftstellerinnen Radka Denemarkova und Katerina Tutschkova das Thema in preisgekrönten Romanen aufgegriffen. 1997 hatte sich Prag in einer deutsch-tschechischen Aussöhnungserklärung für die Exzesse der Nachkriegszeit entschuldigt. Wir bleiben beim Thema Vergangenheitsbewältigung zwischen Tschechen und Deutschen, wechseln hierzu aber den Blickwinkel. Denn trotz der gängigen Meinung, wonach sich Tschechen vor allem im Zusammenhang mit der Vertreibung der Sudetendeutschen der Geschichte nicht stellen würden, gibt es durchaus auch positive Beispiele. Entwicklungen, die in den letzten 20 Jahren nicht nur das Interesse an den Überbleibseln der deutschen Kultur in Tschechien wachsen ließen, sondern auch die Sudetendeutschen und Tschechen einander näher gebracht haben. Sebastian Kraft über die Geschichte einer Wiederentdeckung. Eine kleine Kreuzung an der Europastraße 48 zwischen Karlsbad und Pilsen. Lastwagen rasen vorbei und jedes Mal klappern die Holzbretter des heruntergekommenen Bushäuschens am Straßenrand. Wer nicht wüsste, wohin die kleine Straße führt, würde hier nicht abbiegen. Und wer es dann doch tut, ist schnell in einer anderen Welt. Über eine kleine Anhöhe geht es hinunter ins Tal, die Baumwipfel werden immer dichter, im Hintergrund ist das glitzernde Wasser eines Sees zu erahnen und jetzt ist man plötzlich mittendrin, im verschwundenen Sudetenland. Es sind nur noch die Kirche und ein paar verlassene Häuser geblieben von dem deutschen Dorf Mariastock. Die Kommunisten haben am unteren Rand des Dorfes einen Stausee errichtet. Deswegen gibt es die alte Straße nicht mehr. Wir, die Bürgervereinigung Podstreho, versuchen, die Kulturgüter zu erhalten. Ein paar Freiwillige und die Bürger der Umgebung helfen uns dabei. Václav Lupinek ist 26 Jahre alt und steht vor der verlassenen Kirche. Er gehört zu der Generation junger Tschechen, deren Großeltern nach der Vertreibung ins entvölkerte Sudetenland kamen und die leeren Dörfer der Deutschen übernahmen. Manche dieser Dörfer ließ die kommunistische Partei gar völlig von der Bildfläche verschwinden. So auch Maria Stock, das die Tschechen Skoki nennen. Immer mehr Tschechen entdecken die deutsche Geschichte ihrer Heimat. Darunter auch der bekannte Prager Musiker Petr Linhart, der dem verschwundenen Ort ein Lied widmete. Im toten Dorf der Flug zu End, Marienstiege ins Firmament, danach die Kirche in ihr Macht, zwei Türme halten sie mit Macht, mit krummen Kreuzen auf dem Dach. Petr Linhart hat ein ganzes Album über die deutschen Kulturgüter des heutigen Tschechiens verfasst. In der verfallenen Kirche von Maria Stock gibt er jeden Sommer Benefizkonzerte für die Restaurierung. Die beiden Türme der Basilika sind heute zwischen den vielen Baumwipfeln aus der Ferne kaum noch zu erkennen. Doch dann waren es Tschechen wie Václav Lupinek und Jiří Šírl, die nicht weiter zusehen wollten, wie der alte Wallfahrtsort verfällt. Der Ort ist selbstverständlich ein Teil von Tschechien, aber wir sind hier im Grenzgebiet und deswegen ist Maria Stock auch ein Teil des deutschen Kulturerbes. Es ist also unser gemeinsames kulturelles Erbe. Unser Bemühen ist es, dieses Erbe zu erhalten und gleichzeitig mit Leben zu füllen. Vor allem die Pfadfinder haben die Gegend für sich entdeckt. Das Dickicht der Wälder, die weitläufigen Wiesen aus saftigem Grün, die Lagerfeuerstelle auf dem kleinen Hügel mit Blick auf den See und dazu ein verlassenes deutsches Dorf voller Geschichte. Maria Stock ist da der ideale Ort für eine Sommerfreizeit. Viele Sudetendeutsche kommen hierher, einige gehen auch ein paar Schritte hinter der Kirche auf eine kleine Anhöhe zum Friedhof. Die Inschriften auf den Grabsteinen sind fast alle deutsch. Der Frost im Friedhof, eisig Wald, ein Klassentreffen ruft er kalt, singt Petr Linhart in seinem Lied über Maria Stock. Auf dem Friedhof haben die tschechischen Pfadfinder ein rotes Grablicht vor das große Steinkreuz gestellt. Es steht auch für einen Wandel in der tschechischen Gesellschaft. Es sind nicht mehr nur die vertriebenen Deutschen, die in das Sudetenland kommen, um die deutschen Kulturgüter zu pflegen. Sebastian Kraft über bayerisch-tschechische Annäherungsversuche. So viel im Europareport heute.